Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 8 für den Offenbart-Podcast. Hallo ihr beiden, hier ist der Oboman, ich bin vom Umwomukum-Podcast. Mein erster Audiokommentar für euch in Form einer Audio-Ansichtskarte. Speziell für euch stehe ich hier in Barcelona, direkt vor der Kirche oder dem Kirchenbau Sagrada di Familia. Ich bin hier in dem Park, links und rechts von mir Büsche, Bäume, Spielplätze, viele, viele Leute, Touristen, so wie wir auch, die warten darauf, in diese Kirche eingelassen zu werden. Soweit das Audiobild und noch ein Audio-Souvenir, eben passend zu eurem Podcast. Ich höre euch schon eine ganze Weile. Ihr sprecht in locker, flockiger Art und Weise über Bibelstellen. Gefällt mir wirklich gut, bin immer wieder dabei. Und jetzt, wo ich vor dieser Sagrada di Familia, diesem monumentalen Bau von Gaudi stehe, stellt sich mir die Frage, ob das auch in euren Podcast reinpasst, dass ihr mal über Kirchengebäude sprechen wollt. Und zwar zum einen monumentale, das mit monumentalste, das ich kenne, ist diese Sagrada di Familia, die ja immer noch nicht fertig ist, immer noch im Bau. Ein Wahnsinnsgebäude von Antonio Gaudi entworfen. Dann natürlich viele andere prunkvolle Kirchen, nicht nur im christlichen Bereich, auch bei den Moslems gibt es ganz fantastische Gebäude, aber eben auch die einfachen im evangelischen Bereich, einfachere Kirchengebäude bis zu ganz, ganz schlicht. Und das würde mich interessieren, was ihr da auf eure Art und Weise zu diesen unterschiedlichsten Arten von Kirchenräumen zu sagen habt, wenn ihr Lust habt. Ansonsten einfach nur liebe Grüße aus Spanien mit dieser kleinen Audio-Ansichtskarte vom Oboman vom Umwomukum-Podcast. Servus, ciao.